Overcoming negative filters. Und heute früh möchte ich darüber sprechen, negative Filter zu überwinden. And how our negative filters are also coming from our culture. Und wie unsere negativen Filter einfach auch etwas sind, was aus unserer Kultur uns prägt. Do you know that each culture you can see a personality in each culture? In jeder Kultur kann man irgendwie so eine Persönlichkeit erkennen. If you go up to Finland, you see a very phlegmatic type culture. Wenn man nach Finnland zum Beispiel geht, dann kann man eine recht phlegmatische Kultur erkennen. Everything is relaxed and kind of on the passive side. Alles ist etwas ein bisschen so entspannt, zurückgezogen, ein bisschen passiv. You go to Italy, you see a sanguine type culture. Everybody's moving their hands and talking. Wenn man nach Italien geht, dann sieht man dann eher eine sanguinische Kultur. Die Leute bewegen, gestikulieren wild beim Reden. You go to America, the same thing, a kind of a social culture. In Amerika das Gleiche, ist eine sehr soziale Kultur. You go to Germany, you see kind of a choleric culture. In Deutschland sieht man eine cholerische Kultur. Kind of on the aggressive side, you know, like everything is regimented. Ein bisschen aggressiv, alles ist production, sehr production oriented. Produktiv, produktionsorientiert. But what do you see in Austria? Was sieht man in Österreich? Don't we see a melancholic type? Sieht man nicht irgendwie so eine melancholische Typ where von Kultur? Creativity and talent. Kreativität und Talent. This is the characteristics of melancholics. Das sind so die Merkmale von Leuten, die melancholisch sind. They make the best artists. Sie sind die besten Künstler. They're the most creative people. Und auch die kreativsten Leute. But with that, they become also the most negative people. Aber damit können sie auch die negativsten Leute in ihrer Einstellung werden. If you study any personality book. Wenn man irgendwie ein Buch über Persönlichkeiten studiert, the weakness of the melancholic is negativity. Die Schwäche des Melancholischen ist die Negativität. Because the melancholic in his personality, denn der Melancholische in seiner Persönlichkeit, strives to do things so beautifully and so correctly. Er strebt danach regelrecht, Dinge so wunderschön und auch so richtig und korrekt zu machen. That's why the music is so beautiful, because it's done right. Wenn man einfach nur diese Musik betrachtet, sie ist so wunderschön, die sie hervorgebracht haben, weil sie so richtig ist. But in striving to do things right. Aber in ihrem Streben danach, Dinge richtig zu tun, and to push things to the point of fantastic and incredible, und die Dinge dann dorthin zu treiben, dass sie wirklich fantastisch sind und einfach unfassbar, you become very critical, und daran werden wir aber auch sehr kritisch, of anything less. Dann werden wir auch sehr schnell sehr kritisch and bei denen, was vielleicht ein bisschen geringer ist. You have a negative culture. Und so entsteht eine negative Kultur. Have you ever driven around the girdle? Seid ihr jemals schon mal am Gürtel entlang gefahren? We've all been schimpft, scolded by taxi drivers. Ihr seid vielleicht schon alle mal irgendwie beschimpft worden von Taxifahrern. When you sit at a red light and you don't respond immediately to the green light. Vielleicht stehst du da an einer Ampel, sie ist gerade rot, sie wird grün, du reagierst nicht sofort und you get sofort kommt die Hupe. If you did it in America, wenn man das in Amerika macht, you would have a fight. Dann würde sofort ein Kampf entstehen. The person in the car in front of you, chances are, would get out of the car and go and be ready to fight you. Wenn du das in Amerika machst, der vorne steht, bitte, der würde aussteigen, dann würde er aufgehen und einfach anfangen zu kämpfen. Because it's not in the culture, that kind of stuff. Weil das einfach nicht in diese Kultur gehört in Amerika. Like in New York City, okay, where taxis are moving fast. Vielleicht in New York, in der Stadt, da wo die Taxis einfach schnell unterwegs sind. When you're sitting in a red light, nobody does that to you. Aber wenn du in einer roten Ampel bist, niemand macht das but mit dir. Here it happens all the time. Aber hier geschieht es die ganze and Zeit. Then we become like that. Und auch wir können so werden. We start doing it. Und wir fangen an, das and so then zu machen. Suddenly it's a cycle. Und plötzlich ist das so wie so ein Kreis. But we can change our culture. Wie ein Teufelskreis. Aber wir können unsere Kultur ändern. Slowly. Stück für now, Stück. I want you to watch a video. Ich möchte, dass ihr euch mal mit ein Video anschaut von einer anderen Kultur. I want you to imagine what would happen if we from Austria or America or Italy were in that situation. Ich möchte, dass ihr euch einfach mal vorstellt, wenn wir vielleicht als Österreicher oder als Amerikaner oder als Italiener in dieser Situation wären. Or anyone from Europe was in this situation. Oder irgendjemand also von Europa genau in dieser Situation wäre. You watch the difference of a culture. Und schaut euch einfach mal an, was für Unterschiede es in den Kulturen geben kann. The absence of negativity. Und was bedeutet, dass da einfach die Negativität völlig fehlt? Okay, let's watch this. Schaut mal. How is that possible? Wie ist das möglich? It's unbelievable. Einfach not unglaublich. Even one accident. Nicht einen Unfall haben wir gesehen. Just a couple of little horns. Weil hier und da hört man eben mal die Hupe. Now what would happen if you were in Saigon driving in that intersection? Also wäre das, wenn du da jetzt in Saigon wärst und genau auf dieser Kreuzung fahren würdest. And you had a negative filter. Und du hast einen negativen Filter. That said to you, I can't do this. Und der dir einfach sagt, na, das geht so nicht, das kann ich nicht. You just sit on the side all day long. Du wirst den ganzen Tag einfach nur an der Seite da vielleicht stehen bleiben. Thousands of people went through that intersection in just a few minutes. In der Zeit, die wir da gesehen haben, sind Tausende von Leuten da einfach genau über diese Kreuzung gefahren. And every single one went through confidently. Und jeder ist da durch, mit voller Zuversicht. They had more unity there than probably 99% of the churches in the world. Sie hatten mehr Einheit dort als 99% der Gemeinden in der ganzen Welt. I mean, the unsaved, let's say, people who don't know Christ are more amazed at that intersection than they are visiting a church. Also Leute, praktisch, die Christus nicht kennen, sind erstaunter über diese Kreuzung als darüber, die Gemeinde zu besuchen. And yet when they come in our midst, they should see something similar. Aber wenn sie bei uns in die Mitte kommen, unter uns, sollten sie eigentlich etwas Ähnliches sehen. They should see a different culture. Eine andere Kultur. Let's pray. Lass uns beten. Father in heaven, we pray this morning. Vater im Himmel, wir beten heute früh. Pray that you would do a miracle in our lives. Dass du einfach ein Wunder wirkst in unserem Leben. Give us insight into our hearts. Gib uns Einsicht in unsere Herzen. And into overcoming negative filters. Und auch dahingehend, dass wir negative Filter einfach überwinden können. I pray in Jesus' name. Und darum bitten wir in Jesu Namen. Amen. Amen. Now, if you read the fourth book of Moses, the book called Numbers in English. Wenn das vierte Buch Mose liest, Numeri. Read from chapters 13 to 17. Lies es einmal von Kapitel 13 bis 17. And you see the saddest thing probably in the whole Bible. Und da kannst du einfach die traurigste Geschichte miterleben, die in der ganzen Bibel zu sehen ist. The nation of Israel is at the doorway of the promised land. Die Nation Israel steht vor der Tür des verheißenen Landes. And Moses sends one leader from every tribe to go into the promised land. Und Moses sendet einen Stammesführer von jedem Stamm, um hineinzugehen und das verheißene Land auszuspionieren. To spy it out. Um es auszuspionieren. To bring back some of the fruit. Um dann noch etwas von dem Land, etwas Frucht wiederzubringen. So they took a walk for 40 days. Und so gingen sie in dem Land herum für 40 Tage. And they came back. Und kamen sie jetzt wieder. And they brought back a cluster of grapes. Und sie brachten da eine große Weintraube. One cluster that normally we could hold with two fingers and just put in our mouth. Und einzelne Traube praktisch, die wir normalerweise mit zwei Fingern halten könnten und so herablassen könnten in unseren Mund. It took two men to carry. Da braucht es zwei Männer, um sie zu tragen. They had to cut it down with a saw. Sie mussten es einfach mit einer Säge abschneiden. And then they had to put a stick through it. Und dann haben sie einen Stab hindurchgeführt. And two men had to carry one cluster of grapes. Und zwei Männer mussten eine Weintraube tragen. And they brought it back. Und sie brachten sie es wieder. They reported to Moses. Und gaben Mose den Bericht. And 10 of them und 10 von ihnen gave a negative report. Gaben einen negativen Bericht ab. And it says this, they gave a negative report and the people started to complain and grumble against Moses. Und sie gaben einen negativen Bericht ab und die Leute, sie begannen praktisch sich gegen Mose zu richten oder gegen ihn aufzumurren. They said, yes, of course, the land is full of fruit. Sie sagten, ja, das Land ist voller Frucht, ja. But it's also full of enemies. Aber auch voller Feinde. And then it says this, let's go to Numbers chapter 13, verse 30. Gehen wir mal hin, zum 4. Buch Mose, Kapitel 13, Vers 30. Caleb, who was one of the elders, Caleb, der einer dieser ältesten leaders, war, who also went, der ja auch in das Land ging, he stilled the people before Moses and said, Caleb aber beschwichtigte das Volk, das gegen Mose murrte, und sagte, let us go up and possess it, for we are well able to overcome it. Lasst uns hinaufziehen und das Land einnehmen, denn wir sind mehr als fähig, es zu überwinden. Remember those words, we are well able. Wir sind mehr als fähig. Okay, next verse. But the men who had gone up with him said, aber die Männer, die mit ihm hinaufgezogen waren, sprachen, we are not able. Wir vermögen es nicht, to go up against the people, hinaufzuziehen gegen dieses Volk, for they are too strong for us. Denn sie sind uns zu stark. Negative filter. Da ist es, dieser negative Filter. And when my negative filter, und wenn mein negativer Filter lifts itself against the knowledge of God, sich erhebt gegen die Erkenntnis Gottes, it becomes an idol. Dann wird es zum Götzen. And then I'm living in idolatry. Dann lebe ich in einer Form des Götzendienstes. And then I'm living in rebellion against God. Dann lebe ich God. In einer Widerspenstigkeit gegen Gott. If you read the next chapter, wenn das nächste Kapitel liest, the whole nation wept. Die ganze Nation fing an zu weinen. Through the whole night. Die ganze Nacht. Then they said, let's choose new leaders. Dann sagten sie, lass uns neue Führer wählen. Let's stone Moses and Mose steinigen. Caleb and Josh, kill those guys. Caleb und Joshua. And let's go back to Egypt. Und gehen wir zurück nach Ägypten. Our negative filter is so irrational. Unsere negativen Filter sind so irrational, ohne but, Vernunft. But it's so powerful. Und doch so mächtig. And then we have the conspiracy of Korah against Moses. Dann gibt es die Verschwörung des Korah gegen Mose. 250 prominent leaders. 250 sehr wohl angesehene Führer came against Moses and Aaron. Haben sich gegen Mose und Aaron gerichtet. Because of negativity. Wegen Negativität. This is how powerful it is. Und so mächtig ist das. And I'll bet that once we get to heaven and look back. Und ich kann mit euch wetten, wenn wir einmal in den Himmel kommen und da zurückschauen, God will show us. Wird uns Gott zeigen, that so many of the churches that began, dass so viele Gemeinden, die einfach da begonnen hatten, that were good churches, die wirklich gut waren, never became great churches, nie zu großartigen Gemeinden wurden, because of negative filtering. Wegen negativen Filtern. Now, last week I mentioned this book. Letzte Woche habe ich dieses Buch erwähnt. It's called No Can Do. Knowledge, just say no can do. Erkenntnis kann vollbringen. Yeah, well, you can just say no can do. It's called no can do. No can do. Yeah. And in this, it's K-N-O-W, knowledge can do. Ein Wissen kann das vollbringen. Yeah. It means it's a practical way to use your knowledge. Es ist einfach eine ganz Art, eine praktische Art und Weise, wie du dein Wissen einfach einsetzen kannst. And the author speaks of three hindrances to applying knowledge. Der Autor spricht von drei Hindernissen, das, was wir wissen, dann auch anzuwenden. And this was after a long, thorough study. Und das hat er geschrieben nach einem sehr intensiven und sehr eindringlichen Studium. And interviews of professors and leaders. Nachdem er Professoren und Leiter interviewt hatte. The first hindrance was information overload. Das erste Hindernis war eine Informationsüberladung. We have so much information. Wir haben so viel Information. That we think the answer to our problem is in more information. Dass wir denken, dass die Lösung für unser Problem in mehr Information läge. And we never apply what we know. Aber wir wenden gar nicht das an, was wir bereits wissen. James chapter 2. Jakobus Kapitel 2. So we are hearers. Wir sind Hörer, but not doers. Aber nicht Täter. In James 1:22. In Jakobus Kapitel 1 Vers 22. And in chapter 2, faith without application is dead. Und in Kapitel 2 heißt es dann, Glaube ohne die Anwendung ist tot. So we need to focus more on less. Also müssen wir uns mehr konzentrieren auf weniger. Number 2, negative filtering. Negatives Filtern. And our negative filter is like a depot. Unser negativen Filter ist wie ein Depot, ein Lager. Like, yeah, like a lager, like a storage. Wie ein Lagerraum. It's just this place where we have received and deposited all the negativity about ourselves over the years. Es ist irgendwie ein Raum in unserem Hirn, wo wir all die negativen Dinge, die wir erfahren oder gehört haben in unserem Leben, irgendwie abgelegt haben. Imagine all the people, your brothers and sisters, Denk einmal drüber nach. Vielleicht all die Leute, Geschwister, your mother, father, Eltern, Mutter, uncles, Vater, cousins, Onkel, Cousins, friends, neighbors, Freunde, Nachbarn, teachers, Lehrer, the garbage collector, vielleicht der Müllmann, the police officer, ein Polizeibeamter. Everyone you've ever come in contact jede Person, with, mit der du jemals in deinem Leben in Kontakt gekommen bist, who called you dumb, der dich irgendwie vielleicht, na dumm, you'll never do it, blöd, Mann, wirst nie schaffen, you're stupid, Mann, bist du doof, you're ugly, hässlich schaust du aus, you're a loser, loser, nobody would want you, niemand möchte dich haben, and on and on and on, und so geht es, and all of this is deposited in our filter, und all das ist einfach drin in unserem Filter. You can't, you'll never. Blah, na, blah, blah. Na, nee, nee, nee, nee, das wird nicht gehen. And suddenly, und plötzlich, what do we begin to say? Was fangen wir denn an zu sagen? We begin to speak it to ourselves. I jetzt can't do this. Beginnen wir das zu uns zu sprechen. I na, can't do that. Na, I'll na, never be das that. Das geht nicht, das wird gar nicht gehen. Das kann ich schon gar nicht. Nein. And then we begin to speak it to other people. Und dann fangen wir an, das auch auszusprechen gegenüber anderen Leuten. You can't do that. Na, das wirst du you nicht can't schaffen. Do that. How are you gonna do that? Na, wie soll denn das funktionieren? Erklär's mir doch. So what we think of ourselves, we begin to express to others. Und was wir uns selbst denken, das drücken wir auch gegenüber anderen aus. And we live with this negative filter. Und dann leben wir mit diesem negativen Filter. And this negative speaker. Und dieses negative Sprechen in uns. If you had to choose, wenn du da eine Wahl treffen müsstest, to work with a Christian who is negative, mit einem Christen zu arbeiten, der negativ ist, or a non-Christian who is positive, oder einem Nicht-Christen, der positiv ist, who would you rather work with? Mit wem würdest du lieber arbeiten? Take the positive person any day. Also ich würde die positive Person zu jeder Zeit nehmen. As believers, somehow we have this negative mindset toward positive thinking. Also als gläubige Christen haben wir irgendwie so eine negative Gesinnung gegenüber positivem Denken. As though positive thinking was less than negative thinking. Als wenn das positive Denken geringer wäre als das negative. Well, he's just a positive thinker. Na, er ist dieser positiv denkende. But I'm a believer. Aber ich bin ein Gläubiger. He's just into positive stuff. Und er ist in diesem positiven But Denken I'm into drin. The real stuff. Ich bin der echt ist, ja? I'm into God. Ich bin in Gott. I'm into Jesus. Jesus. But you're so negative. Aber du bist so negativ. If you can't think proactively in faith. Wenn du nicht proaktiv im Glauben denken kannst. Proactive faith. In einem proaktiven Glauben at least denken kannst, think positive. Dann denke wenigstens positiv. If you cannot believe that God works everything to the good, wenn du nicht glauben kannst, dass Gott alle Dinge zum Guten wirkt, at least believe this. Dann glaub wenigstens dies. 90% of the things you worry about never happen anyway. 90% der Dinge, worüber du dich Sorgen machst, die passieren eh nicht. Just think that. That's positive thinking. Denk einfach das. Das ist schon positiv. You have a 90% chance of being right. Du hast 90% Wahrscheinlichkeit, dass du dabei recht you're hast. You're in a situation, you're afraid. Bist in einer Situation, du hast Angst. Wait a minute. Kleinen Moment. 90% of the things we worry about don't happen anyway. Kleinen Moment. 90% der Dinge, worüber wir uns Sorgen machen, die passen ja nicht. Oh, just think positive. Also lass uns positiv Isn't denken. That so much better than just thinking negative? Ist nicht so viel besser, als negativ zu denken? As a believer, als Gläubiger, we should be ashamed of ourselves. Wir sollten uns schämen unser There selbst. Are people who have no faith in God. Es gibt Leute, die haben keinen Glauben an Gott. Who are so much more positive than the average believer. Die so viel positiver sind als der durchschnittliche Gläubige. Okay. I want you to look at these words here. Schaut mal da diese Worte an. These are all synonyms of the word negate. Das sind alles Synonyme von dem Wort etwas zu verneinen. Contradict is the definition of negate. Definition für negieren ist widersprechen. I don't even think you can translate all these, but I'll ich just nicht, read them. I'll just soll. Read them in English quickly, and then he'll just do the ones he can. Just listen to these in English. Synonyms of negate. Aha, Synonyme für negieren oder verneinen. Next time that we're negative, also am nächsten Mal, wenn wir dann negativ sind, we actually abate, abolish, annihilate, annul, break with, cancel out, deny, disaffirm, disallow, disapprove, dump, frustrate, invalidate, kill, neutralize, nullify, oppose, put down, rebut, refuse, reverse, stonewall, turn down, undo and void. And that's only one third of them. Okay, das ist nur ein Drittel. Einfach nichtig machen, nicht zulassen, nicht bestätigen, einfach dumm erklären, für vergeblich erklären. Okay, that's good enough. But look at the word oppose. Das Wort einfach sich widersetzen. Do you know why I made that in blue? Wisst ihr, warum ich das einfach blau unterstrichen habe? Because that is exactly what the word Satan means. Das ist genau das, was das Wort Satan bedeutet. Satan opposes all the purposes of God. Satan widersetzt sich all den Zwecken Gottes. He is the opposer. Er ist der, der sich entgegenstellt. He is the negator. Er ist derjenige, der alles verneint. Of all God's purposes. Der alle Zwecke Gottes einfach verneint. And he wants to negate our lives. Und er möchte, dass unser Leben auch wie seine Verneinung ist. In Christ. Now, in Christus. Last week I was mentioning having a new wineskin. Letzte Woche habe ich erwähnt, was bedeutet, einfach neue Weinschläuche zu haben. I just want to read this from the Gospel of Mark. Ich möchte das einfach vorlesen aus dem Markus-Evangelium. And it's in verse 21. Verse 21. It says, who would patch old clothing with new cloth? For the new patch would shrink and rip from the old cloth, leaving even bigger tear than before. That's Mark 4. Mark 2. And no one puts new wine into old wineskins. Okay, Markus Kapitel 2, Vers 21. Niemand näht eine Flicken von neuem Tuch auf ein altes Gewand, sonst reißt das Eingesetzte von ihm ab, das Neue vom Alten und ein Schlimmeres entsteht. Auch füllt niemand neuen Wein in alte Schläuche, sonst wird der Wein die Schläuche zerreißen. For the wine would burst the wineskins, and the wine and the skins would be both lost. Sonst wird der Wein die Schläuche zerreißen und der Wein und die Schläuche verderben. New wine calls for new wineskins. Sondern neuen Wein füllt man in neue Schläuche. I pray this morning. Ich bete darum heute früh, that we would understand what a new wineskin is. Dass wir verstehen, was ein neuer Weinschlauch ist. And that maybe for some, if not many. Und vielleicht für einige, vielleicht sogar für viele. We actually would get it. Vielleicht begreifen wir das sogar. That we would leave today and say, I got it. Dass wir heute gehen und sagen, ich habe es begriffen. I understand for the first time. Zum ersten Mal verstehe ich es. Ich kapiere es. Why my negative filter so controls my life. Warum meine negativen Filter so mein Leben kontrollieren. Because we all have a negative filter. Denn wir alle haben ja solche negativen Filter. I mean, I was put down so much as a child. It's incredible. Ich bin als Kind so oft einfach runtergemacht worden. You're stupid. You look like an idiot. Du bist einfach blöd. Schau das an, wie du you ausschaust. You are so skinny. You're a weakling. Du gärtest da in der strichenden Landschaft. On and on and on and on. And when I gave my heart to Christ, als ich mein Leben Christus gegeben habe, mein Herz, I just shut my ears and focused on Christ. Habe ich meine Ohren einfach demgegenüber verschlossen und mich auf Christus ausgerichtet. And I had hoped to become something. Und ich hatte die Hoffnung, einfach jemand zu werden. And to have a fruitful life. Und auch ein fruchtbares Leben zu leben. And my marriage reflects it. Und meine Ehe, sie reflektiert my es. My friendships reflect it. Meine Freundschaften, sie reflektieren my life es. Reflects it. Und mein Leben, es reflektiert es. And God has blessed my life. Und Gott hat mein Leben gesegnet. Now, where was I? Oh, new wineskin. Neue Weinschläuche. Now, I want to go to Philippians chapter 4. Gehen wir hin zu Philipper Kapitel 4. And this is our key verse for this morning. Und das ist der Schlüsselvers heute früh. We just want to focus on one verse. Wir wollen uns auf einen Vers konzentrieren. We want to spend more time on less. Wir wollen mehr Zeit mit weniger in diesem Sinne verbringen. This is the only verse you take home this morning. Wenn das der einzige Vers ist, den du mit dir einfach mitnimmst heute früh, you can have the rest of them in the background. Den letzten kannst du irgendwie so im Hintergrund haben. This is the main thing. Das ist der Hauptvers. Now listen to this. For I can do everything through Christ. Denn alles ist mir möglich durch Christus. Who strengthens me? Der mir die Kraft gibt, die ich brauche. Who gives me strength? Der mir die Kraft gibt. How many times do we sit somewhere and hear those words from our own mouth? I can't do this. Wie oft sitzen wir irgendwo und hören diese Worte aus unserem eigenen Mund? Na, das kann ich nicht. Das geht nicht. I can't love this person. Ich kann diese Person nicht lieben. I can't help this person. Ich kann. I can't help them. Ich kann ihnen nicht helfen. I can't be kind to them. Wie soll ich denn gegenüber ihnen freundlich sein? I have no capacity. I can't do this. Das kann ich nicht. I can't do the homework. Die Hausaufgaben geht nicht. I can't finish preparing this message. Ich kann das einfach nicht, diese Botschaft vorbereiten. Which I said last night. Habe ich gestern Abend gesagt so. To God. Zu Gott. And before I even got the words out of my mouth, the Holy Spirit just went. Bevor negative filtering. Ausgesprochen hatte. Negativer Filter da, genau. And I just said, "Oh God, unbelievable! I even spoke it to you." Gott, tut mir leid und glaube ich, dass es dir gegenüber sogar ausgesprochen habe. But better to speak it to God than to someone else. Aber besser, dass ich gegenüber Gott sage, als gegenüber jemand anderem. Because God responds immediately. Weil Gott sofort darauf reagiert. We can do all things. Wir können alles tun. Now watch, this is the new wineskin. Das ist der neue Weinschlauch. You cannot put new wine into old wineskins. Wir können neuen Wein nicht in alle alte Weinschläuche geben. What is the new wine? Und was ist der neue Wein? The law came by Moses. Das Gesetz kam durch Mose. In John chapter 1 verse 17. Johannes Kapitel 1 Vers 17. But grace and truth came by Jesus Christ. Aber Gnade und Wahrheit durch Jesus Christus. The new wine is truth. Der neue Wein ist Wahrheit. And the wineskin is his grace. Und der Weinschlauch ist seine Gnade. We cannot receive our Lord's teaching. Wir können die Lehren, Unterweisung unseres Herrn nicht empfangen. In a mindset. In einer Gesinnung. That thinks we do it. Die denkt, ja, das werden wir tun. You get it? Versteht ihr das? How many of us hear the word? Wie viele von uns hören das Wort? Husbands love your wives. Ihr Ehemänner liebt eure Frauen. And the first thought is, I can't do that. Erste Gedanke, wie Lord, kann ich das? You don't know her. Du kennst sie nicht. Wives submit to your husbands. Ihr Ehefrauen ordnet euch euren Männern unter. I can't do that. Na, das geht nicht. You don't know my husband. Du kennst meinen Mann nicht. And we discuss with God and we have these words I can't. Und so diskutieren wir mit Gott und wir haben immer diese Worte im Mund, das geht nicht. Every time I preach some challenging message on doing something. Immer wenn ich irgendwie eine herausfordernde Botschaft predige, darüber etwas zu tun. There's always a minority that are complaining. Da gibt es immer irgendwie eine Minderheit, die dann sich da beklagt. You speak about being servants. Du sprichst vielleicht darüber, ein Diener zu sein. Grumble, grumble, grumble, grumble, grumble. Da wird gemurrt, hier und dort gemurrt und noch gemurrt und noch what mal. What are we, some legalistic church? Grumble, sind wir eine legalistische Gemeinde, gesetzlich? You preach about sharing your faith. Du sprichst darüber, deinen Glauben einfach weiterzugeben. Grumble, grumble, grumble, grumble. Murmel, murmel, murmel, murmel. You preach about life groups. Du sprichst über Lebensgruppen. Same thing happened. Das gleiche passiert. Grumble, grumble, grumble, grumble. Ein Murren irgendwie im Hintergrund. Every time you speak some kind of activity. Oder man spricht irgendwie über eine Aktivität. Grumble, grumble, grumble, grumble. Und im Hintergrund dieses Murren. Something behind. Grumble, grumble, grumble. Das Murmeln und Murren. Just like Israel in the wilderness. Grumble, grumble, grumble. Genauso wie Israel in der Wildnis. We're going into the promised land. Wir treten jetzt ein ins verheißene Land. Grumble, grumble, grumble. Murren, murren, murren. We can't. Wir können nicht. Exactly. Mm. That's that we know. Ja, das wissen wir. But God can. Aber Gott kann es. This is the new wineskin. Das ist der neue Weinschlauch. It's called grace. Gnade. Philippians 2:13. Philipper Kapitel 2 Vers 13. For we know. Denn wir wissen, that it is God, dass es Gott ist, who works in us, der in uns wirkt. Two things, zwei Dinge, to desire, das Wollen and to do. Und das Vollbringen. This is the new wineskin. Das ist der neue Weinstrauch. It's in Christ. Es geschieht in Christus. And it's God. Und es ist Gott. And how many times we come to church and we listen to a message? Und wie oft kommen wir in die Gemeinde und wir hören eine Botschaft? It's not going into the new wineskin. Und es geht nicht hinein in diesen neuen Weinschlauch. It's going into the old wineskin. Es geht hinein in den alten Weinschlauch. It's going into the negative filter. In diesen negativen Filter. It's going into the old wineskin that is all full of all those negative things we've ever heard. Es geht hinein in diesen alten Weinschlauch, der einfach voll ist mit all diesen negativen Dingen, die uns jemals an den Kopf geworfen wurden. I can't stand. Grumble, grumble, grumble. I can't stand when he talks about marriage. Wenn er über Ehe spricht. I hate it. I can't stand when he talks about evangelizing. Wenn er spricht über Evangelisieren. If he mentions those Turks outside one more time, I'm leaving the church. Wenn er draußen diese Türken noch einmal erwähnt, dann bin ich raus hier. And what is this Liberia thing? My God. Oh man. Dann kommt er mit Liberia. Gott. Liberia. Mein Gott. Liberia. Gott. Mein Gott. So ein Wahnsinn. So, yeah, such a craziness. Why? Warum? Don't we all do this somehow? Machen wir das nicht Not alle? Everybody, but there's this negative woo woo woo woo woo woo out there. Da ist irgendwie diese Negativität da. And we're not much different than the world. Also sind wir nicht viel anders als because die Welt. Because the thing that makes us different. Denn genau das, was uns einfach unterscheidet, ist dieser neue Weinschlauch. It's Christ. Christus. And unless we come to church, es sei denn, dass wir in die Gemeinde kommen, unless we approach God, und uns Gott nahen, unless we open up our Bibles, und unsere Bibeln öffnen, and consciously activate the new wineskin, und ganz bewusst einfach diesen neuen Weinschlauch aktivieren, by committing everything I do to God. Indem wir alles, was wir tun, einfach Gott hingeben. Father, Vater, I don't feel like reading the Bible. Also ich fühle mich jetzt nicht so danach, die Bibel zu lesen. Actually, I haven't read it in over 2 weeks. Also ich habe es jetzt eigentlich seit 2 Wochen nicht mehr gelesen. I'm not talking about myself, I'm talking about you. Ich spreche jetzt über mich. Also der Übersetzer spricht von sich selbst. I read the Bible every day. Also ich öffne die Bibel jeden Tag. But I'm here. Aber ich bin jetzt hier. And I don't think I can do this. Und ich denke, ich weiß nicht, ob ich das but tun that's kann. Good. Aber irgendwie ist es doch that's gut. Good, because that's the old filter. Denn da ist ja der alte Filter, er ist erkannt. But I'm going to activate the new wineskin today. Aber ich werde den neuen Weinschlauch jetzt aktivieren. And I'm going to commit this to you. Und ich gebe es jetzt dir hin. Lord Jesus. Herr Jesus. I'm going to read your word. Ich lese jetzt dein Wort. I have no capacity in the natural. In der Natur, meiner eigenen, habe ich keine Kapazität. But I commit it to you. Aber ich gebe es dir hin. Speak to me and through me. Sprich zu mir und durch mich. Work in me. Wirke in mir. Give me a desire. Gib mir ein Verlangen. And help me to do this. Hilf mir, das zu tun. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. And now it's in the new filter. Jetzt ist es in einem neuen Filter. Will see such a difference. Und es macht so einen Unterschied. I would das sehen. Never ever get into a pulpit if I didn't go somewhere and kneel down and pray. Ich würde nie einfach in die Kanzel steigen, wenn ich nicht vorher irgendwo gewesen bin, um dort mich niederzuknien Sometimes und zu beten. I forget. Manchmal vergesse ich es. And then I think, I gotta find a bathroom real quick. Oh, ich muss eben ein Bad finden. I just gotta go find a quiet place and just kneel down where nobody sees me. Eben einen stillen Platz für mich finden und einfach mich niederknien, wo mich niemand sieht. Put some paper on the floor, of course, and kneel on the paper. Ein bisschen was auf den Boden legen, natürlich. And get alone. Und alleine zu sein. And commit it to God. Um es dann Gott hinzugeben. Gott. I am here. Ich bin hier. Use me as your vessel. Verwende mich als dein Gefäß. In the natural, I can't do this. Natürlich betrachtet kann ich das nicht. But that we know. Aber das wissen wir ja bereits. 2 Corinthians 4:7. 2. Korinther Kapitel 4 Vers 7. There's a treasure in a natural earthen vessel. Da ist ein Schatz in einem natürlichen Gefäß. So that the power might be of God. Auf dass die Kraft von Gott sei and not of us. Und nicht von uns. This was his plan. So ist sein Plan. And yet some of us don't understand his plan. Aber irgendwie einige von uns verstehen das nicht. So we're still trying so hard in the natural to do so what only God could do. Immer wieder und immer noch praktisch ab in unserer eigenen Natur das zu tun, was nur Gott tun kann. Let's read the verse again. Lesen wir den Vers noch This mal. Is in the New Living Translation. In der Neues Leben Übersetzung im Deutschen. And it reads, "For I can do everything." Denn alles ist mir möglich. Through Christ, who gives me strength. Christus, der mir die Kraft gibt, Now, die ich brauche. Let's read it in the New American Standard Bible. Lesen es einmal New American Standard. I can do all things through Him who strengthens me. Verglichen mit der Lutherbibel im Deutschen. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Now let's read it in the Amplified. Und jetzt in der erweiterten Version. I have strength for all things in Christ. Ich habe Kraft für alle Dinge in Christus. Who empowers me. Der mich bevollmächtigt. I am ready for anything. Ich bin bereit für alles. And equal to anything. Und ich kann jedem gegenübertreten. Through Him who infuses inner strength into me. Durch ihn, der da hineinfließen lässt, innere Kraft in mich hinein. I am self-sufficient in Christ's sufficiency. Ich habe selbst alle Genügsamkeit in Christus Vollkommenheit. Can we read it again? Noch einmal. Can you read it with me? Könnt ihr es mit mir lesen? I have strength for all things in Christ who empowers me. Ich habe Kraft für alle Dinge in Christus, der mich bevollmächtigt. I am ready for anything. Ich bin bereit für alles. And equal to anything. Und ich kann allem gegenübertreten. Through him who infuses der durch ihn, der in mich hineinströmen lässt. Inner strength innere Kraft into me in mich hinein. I am self-sufficient. Ich bin in mir habe ich alle Genüge. In Christ's sufficiency. In der Genügsamkeit Christi. This is the new wineskin. Das ist der neue Weinschlauch. This is the way we overcome the old wineskin. Das ist die Art und Weise, wie wir den alten Weinschlauch überwinden. The negative filtering. Diese negativen Filter. Because it always begins with I can't. Denn da beginnt es immer mit, ich kann nicht. I can't do this because I'm a loser. Ich kann das nicht, weil ich bin ein Versager. I can't do this because I'm not smart enough. Ich kann das nicht, weil ich bin da nicht intelligent genug. I can't. It's all the negative filter. Da sind sie, die all diese negativen Filter. But in Christ we can. Aber in Christus können wir es. Now, we assume that this is talking about his will. Wir nehmen an, dass doch darüber spricht, über seinen Willen. Because the new wine that is coming into the wineskin is his truth. Denn der neue Wein, der da hineinkommt in diesen Weinschlauch, ist seine Wahrheit. We can do all things in the realm of truth. Wir können alle Dinge in dem Bereich der Wahrheit. I can't stand up here today and say I can lift 100 kilos or 200 kilos because Christ will strengthen me. Ich kann mich jetzt nicht dahinstellen, ja, ich kann 100 oder vielleicht eben also 200 Kilo hier mit der Hantel schwingen, weil Christus mich ja stärkt. I can't say I'm going to go out and get really drunk through Christ who strengthens me. Ich werde jetzt so viel rausgehen, werde jetzt so viel trinken wie noch nie, weil Christus mich stärkt. He's talking about his truth. Nein, er spricht über seine Wahrheit. This is the new wine. Und das ist der neue Wein, der da hineinkommt. And as we expose ourselves to his teaching. Und wir müssen uns einfach seinen Lehren aussetzen. For example, for everything give thanks. Für alles gib Dank. In everything give thanks. In allem gib these Dank. These are so powerful. Diese sind so mächtig. But we cannot do these. Aber das können wir nicht sein. How can I thank God in everything? Wie kann ich Gott in allem danken? Only by committing situations to him. Nur indem ich einfach die Situationen ihm abgebe. And even if I don't understand them, selbst wenn ich sie nicht verstehe, it doesn't matter. Spielt das auch keine I can Rolle. Thank him by faith. Ich kann ihm danken im Glauben. Because I know, denn ich weiß, he works all things to the good. Er wirkt alle Dinge zum Guten. For those who love him, für die, die ihn lieben, who are called according to his purpose. Die berufen sind nach seiner Absicht. Now I want you to look at another verse. Wird das einen weiteren Vers anschauen. 2. Corinthians chapter 10 verse 4. 2. Korinther Kapitel 10 Vers 4. For the weapons of our warfare are not carnal. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich. This is in the King James version. Im Deutschen der Luther. Because I like this verse in the King James. but mighty through God to the pulling down of strongholds. Sondern mächtig im Dienste Gottes, Festung zu zerstören. What are those strongholds? Was sind diese Festungen? They're mindsets. Das sind so Gesinnungen. It's the way we think. Denkweisen. And part of that is our negative filter. Und ein Teil davon sind unsere negativen Filter. It's a stronghold. Da sind sie, diese Festungen. I mean, this is serious stuff. Und das ist ernst. The nation of Israel, die Nation Israels, had to stay in the wilderness for 40 years. Musste für 40 Jahre in der Wildnis verbringen. They were at the door of the promised land. At the door. Sie befanden sich bereits an der Tür des verheißenen Landes. And God was taking them in. Und Gott wollte sie ja hineinziehen lassen, sie hineinnehmen. And because they lifted up their negative filter against the knowledge of God. Weil sie aber ihre negativen Filter gegen die Erkenntnis Gottes erhoben. And began to curse God. Anfingen Gott zu fluchen. And they said, why did he bring us here? Warum hat er uns hierher gebracht? To kill us? Um uns umzubringen? We'd rather go back to Egypt. Na, wir gehen eher zurück nach Ägypten. And God said to Moses. Gott sagte zu Mose. These people, this generation will never go in. Und diese Generation wird nie da hineingehen. I swear they will not go in. Das werde ich dir schwören, sie werden nicht eintreten. Everyone from 20 years old and up will not see the promised land. Jeder beginnend von 20 Jahren aufwärts wird nie das verheißene Land sehen. So Moses went back and told them. Moses kam zurück und sagte ihnen das. Turn around. Alle mal umdrehen jetzt. We're going back to the wilderness. Wir gehen zurück in die Wildnis. No. Na, na, na, yes. Nein. Doch. No, no, no, no. We'll go. Na, na, na. Wir werden schon gehen. Wir gehen jetzt. Don't even try. Versuch es nicht mal. And they tried without God. Und sie versuchten es ohne Gott. They tried to go in the old wineskin. Sie versuchten es in den alten Weinschläuchen. They said, come on, let's go. Promised land. And the inhabitants came down and just beat them to the ground. Und die Einwohner des Landes kamen und sie schlugen sie einfach nieder, bis sie platt waren. And Moses said, you can't do this. God is not with you. Ihr könnt es nicht machen, weil Gott nicht bei euch ist, bitte. You are not able without God. Ihr seid nicht fähig ohne Gott. So he turned them around. So hat er sie dann umgewandt. And God said, for every day that the spies were in the land. Und Gott sagte nur, für jeden Tag, den die Kundschafter im Land waren, you will spend a year in the wilderness. Werdet ihr ein Jahr in der Wildnis verbringen. Now think of this and we'll close. Denk mal drüber nach. Moses was their pastor. Moses war ihr Pastor. Out of a congregation of over a million people. Also aus einem ganzen Volk, einer Versammlung von über einer Million Leuten. Outside of him and Aaron and Miriam. Also außerhalb von ihm, Aaron und Miriam. There was only two spiritual people. Gab es nur zwei geistlich gesinnte Leute. You talk about ineffectiveness. Also, wenn man da jetzt spricht über Wirkungslosigkeit. Talk about having a poor self-image as a pastor. Ein schlechtes Selbstbild haben als Pastor. The entire congregation. Die gesamte Versammlung. The whole congregation was just overwhelmed by negative filtering. Die gesamte Versammlung, das ganze Volk war einfach überwältigt von negativen Filtern. Because they lifted up that filter against God's promises. Denn sie erhoben diesen Filter gegen die Verheißung Gottes. Now watch, our warfare, the weapons of our warfare are not natural. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich. But our weapons are mighty through God. Sondern unsere Waffen sind mächtig durch Gott. To pull these things down. Zum Niederreißen von Festungen. To pull the strongholds down. Zum Niederreißen von Festungen. This I can't, I can't, I ich kann can't. Das nicht, das geht pull nicht, it down. Das geht nicht. Runter damit. Pull it down. Get rid of it. Weg damit. Get it out of my conversation. Raus aus dem Gespräch. And when someone says it, say, hey, don't say that. Wenn jemand sagt, na, das sag nicht. My wife and I, we catch each other. Meine Frau und ich, wir halten uns I get a little negative. My wife says, hey, don't be negative. Wenn ich irgendwie negativ denke, sagt meine Frau, nein. Thank you. Danke and dir. She's a little negative. I say, hon, don't get negative. Let's und not wenn sie say vielleicht irgendwie negativ. We hold each other accountable. Wir halten uns da gegenseitig verantwortlich. We protect each other. Und so beschützen wir uns. Now watch the last verse and we'll close. Schaut mal den nächsten Vers. Casting down imaginations. Wir zerstören, wir werfen damit nieder all diese Vernünfteleien. And every high thing. Gedanken und alles Hohe. That exalts itself against the knowledge of God. Und das sich erhebt gegen die Erkenntnis Gottes. I cannot let my negative filter exalt itself against the Word of God. Ich kann es nicht zulassen, dass meine negativen Filter sich gegen die Erkenntnis Gottes erheben. We can do all things through Christ who empowers us. Wir können alle Dinge tun durch Christus, der uns bevollmächtigt. I am ready for anything. Ich bin bereit für alles. I am equal to anything. Ich kann auch allem gegenübertreten. Through him, durch ihn, who infuses, der in mich hineinströmen lässt, inner strength, eine innere Kraft, into me, in mich hinein. I am self-sufficient. Ich habe alle Genüge in Christ's, in mir, in Christus, sufficiency, in seiner Genügsamkeit. We have to be fleißig. We have to be diligent. Wir müssen da fleißig sein darin. We have to help each other. Wir müssen darin einander helfen. If we're going to be a culture that people walk into, wenn wir eine Kultur haben wollen, wo Leute einfach hineinkommen, and say, "Wow, this is quite a place," und sagen, "Wow, das ist ein spezieller Ort hier." Who are you, people? Wer seid ihr? This is so different. Das ist so anders. It's so different. So völlig anders. And you know what God said about Caleb? Und wisst ihr, was Gott sagt? Über Caleb. He said, "No one will go into the promised land." Niemand wird da einziehen ins verheißene Land. Except for Caleb. Außer Caleb. Because he is of a different spirit. Weil er einen anderen Geist hat. He's different. Er ist anders. And we want to be different. Und wir wollen anders sein. And the difference is that we have torn down our negative filters. Und der Unterschied besteht darin, dass wir unseren negativen Filter einfach niedergerissen haben. And people see it. Und Leute können es sehen. They see it in the way we think and what we speak. Sie sehen es darin, wie wir denken und wie wir sprechen. So, let's pray. Lass uns beten. But before we pray, aber bevor wir beten, can you put slide number 12 up, please? 12. Yeah. Okay, I combined the King James and the Amplified and I made this verse. Also ich habe das kombiniert, die King James und die erweiterte Version, da kommt Folgendes bei raus. And we'll leave the German out for wir today. Wir machen es nur im Englischen. But can we just, let's all stand. Können wir aufstehen? Nur im Would Englischen. Would you just jetzt? Speak this forth with me? Könnt ihr das aussprechen mit mir, es bekennen? I'll speak first and you speak after. Also ich spreche zuerst, okay. Dann sprecht ihr mir nach. I can do all things. I can do all things. Through Christ who empowers me. Through Christ who empowers me. Let's try that again. I can do all things. I can do all things. Through Christ who empowers me. Through Christ who empowers me. Don't use the mic. One more time. I can do all things. I can do all things. Through Christ who empowers me. Through Christ who empowers me. I am ready for anything. I am ready for anything. And equal to anything. And equal to anything. Through him. Through him. Who infuses. Who infuses. Inner strength into me. Into me. I am self-sufficient. I am self-sufficient. In Christ's sufficiency. Christ's sufficiency. One more time. I can do all things through Christ who empowers me. I am ready for anything. And equal to anything. Through him who infuses inner strength into me. I am self-sufficient in Christ's sufficiency. Father in heaven, we are standing before you. Vater im Himmel, wir stehen vor dir hier. You can see us. Du kannst uns sehen. We are the body of Christ. Wir sind dein Leib, Christi. We are your children. Wir sind deine Kinder. We are headed for eternity. Und wir sind auf dem Weg in die Ewigkeit. And yet we're still here. Und doch sind wir hier. To be the light of the world. Um das Licht der Welt zu sein. And the salt of the earth. Und das Salz der Erde. To shine your grace in this community. Deine Gnade hervorscheinen zu lassen in dieser Umgebung. And your truth. Und deine Wahrheit. I pray this morning. Ich bete heute früh. That all of us would grasp this. Dass wir alle das begreifen. That we would never be the same after this morning. Dass wir nach diesem Morgen nie wieder die gleichen sein werden. That we would mark this day in our calendar. Dass wir einfach diesen Tag in unserem Kalender anstreichen. In our journal. In unserem Journal. Today is the day I understood. Heute ist der Tag, an dem ich verstanden habe. That I have a new wineskin. Dass ich einen neuen Weinschlauch habe. And I know what it is. Und ich weiß, was es ist. I can do all things. Ich kann alles tun. Through Christ. Durch Christus. Who empowers me. Der mich bevollmächtigt und bestärkt. Father, we pray for forgiveness. Vater, vergeben. Wir bitten dich um Vergebung. We pray for cleansing. Wir bitten um Reinigung. We pray for understanding. Wir bitten um Verständnis. Maybe there's somebody here this morning and you don't know Christ. Vielleicht ist jemand heute früh hier. Und du kennst Christus noch nicht. You don't have a relationship with God. Du hast diese Beziehung mit Gott noch nicht. Would you pray with me? Würdest du mit uns beten? To receive his love? Um seine Liebe zu empfangen? Because he loves you. Weil er liebt dich. Just pray, God, forgive me. Bete einfach, Gott, vergib mir. Cleanse me. Reinige mich. Come into my life. Komm in mein Leben. I pray. Darum bitte ich. Jesus is the Lamb of God. Jesus ist das Lamm Gottes. He takes away the sins of the world. Das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Just take a moment before the Lord. Nimm dir einen Moment Zeit vor dem Herrn. Jesus, we love you today. Jesus, wir lieben dich heute früh. We thank you that we'll never overcome negativity with more negativity. Danke, dass es nicht sein kann, dass wir Negativität mit mehr Negativität überwinden können. But with thankfulness. Sondern mit Dankbarkeit. With praise. Mit Lobpreis. Toward you. Zu dir hin. For who you are. Dafür, wer du bist. I pray today, Lord. Ich bete heute früh. That a few of the stones in that stronghold, dass einfach Steine in dieser Festung, would be taken down, einfach rausgenommen werden, little by little, day after day, Stück für Stück, Tag für Tag, we bring down the stronghold, diese Festung ganz niedergerissen wird, and when we fail, und wenn wir vielleicht versagen, we just smile and go on, wir nur lächeln und say, einfach weitergehen, God forgive me, und sagen, Gott vergib mir, praise your name. Ich preise deinen Namen. Amen. Amen.